skrev Neoji. Gimspan, fakkelbund, fakkerne, gimspan, masterreiber hans. Gimspan, gimspan, staubung, makkeluksung, kohai, gimberich. Sisitrei, bauet, fesnil. Mektrei, preudan, glowy hair, pierci, bems, bensta. Shinro, waisu, yinanai, menchru, sirwe, kerplir, kbumsu. Kui, fevers, pandua, kutfriest, kierriist. Shang, penaya. Kri, hao, uchkum, hots. Warum gib ein Weg schon, den Schubler gefunden, Schimbegrund, Kunst, Gutbohr. Den Überklungen zu übermorgen, den Pems, das Wandbrett, die Gagge, die Gagge, die Gagge, die Gagge, die Gagge, I'm gonna go to the bathroom.